بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, wir machen weiter inshallah ta'ala mit unserer Unterrichtsreihe in 200 Fragen und Antworten in der Aqida von Al-Hafidh Al-Hakami rahmatullahi alayhi, mit der 57. Frage, wo es heißt: Aus wie vielen Teilen besteht der Hinweis der schönsten Namen durch Einschluss? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, diese Frage allein schon. Aber die Antwort zeigt das Ganze inshallah ta'ala deutlicher. Er meint eigentlich hier, welche Kategorien gibt es, die andere Sachen einschließen. Oder kurz gesagt, in welche Kategorien kann ich die Namen Allahs durch Einschluss der anderen Namen einteilen. Das werden wir inshallah ta'ala sehen. Er sagt, er besteht aus vier Teilen oder vier Kategorien. Die erste Kategorie ist, wie er sagt, der Eigenname, ja, Al-Ismul Alam. Der Eigenname, damit ist der Name Allah gemeint. Ja, der Name Allah, sagen die Gelehrten, das ist ein Eigenname von Allah. Und er sagt hier, der alle Bedeutungen der schönsten Namen einschließt. Das heißt, wenn wir sagen Allah, bedeutet, dass alle Namen, die er hat, schließt automatisch ein. Ja, er beschließt das automatisch, also er ist Ar-Rahim, er ist Al-Karim, er ist As-Salam und so weiter. Wenn wir sagen Allah, dann schließt das all diese Sachen ein. Ja, und er sagt auch, dieser Name ist Allah und deshalb sind alle Namen von ihm, subhanahu wa ta'ala, Eigenschaften. Ja, das sind alle Namen von ihm, ja, wie Eigenschaften, könnten wir sagen. Oder alle Namen, die nach ihm kommen, oder alle anderen Namen darüber hinaus, sind Eigenschaften zu diesem Namen. So wie es im Koran kommt, wie der Autor hier bringt, er ist Allah. Und jetzt zählt er Eigenschaften. Der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter, Sein sind die schönsten Namen und so weiter. Das heißt, der Name Allahs ist nie ein Nachfolger auf die anderen Namen. Ja, sondern eher andersrum. Ja, Allahs Namen sind auch der Schöpfer, der Erschaffer, aber der Eigenname ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles andere, was daraufhin folgt als Name, wird als Eigenschaft zu dem Wort Allah zugewiesen. Und das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind die Namen, oder ist ein Name, der die Eigenschaften des Wesen Allahs einschließt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Wesenseigenschaften, die man ihm zuschreibt oder die er sich selbst zuschreibt. Und diese beinhalten automatisch bestimmte, diese schließen die Wesenseigenschaften mit ein, wie zum Beispiel As-Sami', der Allhörende. Ja, der Allhörende, er schließt sein Gehör ein, welches alle Stimmen bzw. Laute umfasst, ob sie öffentlich oder geheim sind. Er sagt, wenn wir sagen As-Sami', dann schließt es automatisch das Gehör von Allah subhanahu wa ta'ala ein. Also dass Allah subhanahu wa ta'ala der Hörende ist, welcher Allah subhanahu wa ta'ala alles kann hören. Das ist damit gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hören kann, welches alle Stimmen und Laute umfasst. Allah subhanahu wa ta'ala kann alles hören, ob es öffentlich ist oder geheim, ob man flüstert, unter der Decke ist. Wenn man sagt As-Sami', beinhaltet es automatisch dass die Wesenseigenschaften des Gehörs ein, sozusagen. Genauso, wenn wir sagen würden, Al-Basir, der Allsehende, schließt sein Sehen ein, welches alles Sichtbare durchdringt, fein oder riesig. Ja, oder fein oder grob, ist ja besser in der Übersetzung. Genauso auch sein Namen, Al-Alim, der Allwissende, schließt sein allumfassendes Wissen ein. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es entgeht ihm nicht das Gewicht eines Staubkörnchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Es gibt nichts, was kleiner ist als dies oder größer, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre, das sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala nicht wüsste. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles, sein allumfassendes Wissen. Oder wie zum Beispiel Al-Qadir, der Allmächtige, schließt seine Macht über alles ein, dem Erschaffen und dem Vernichten und so weiter. Das ist die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie sind die Eigenschaften oder Namen, die Eigenschaften einschließen, welche eine Tat Allahs bezeichnen, wie der Schöpfer, der Versorger, der Erschaffer, der Former, Sifatu Fi'lillah. Also das ist Namen, die die Eigenschaft einschließt, welche die Tat Allahs bezeichnet. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch andere Namen, wie wir nachher sehen werden, wie zum Beispiel As-Salam. Ja, das deutet nicht auf einen Taten, aber der Schöpfer, derjenige, der erschafft und schöpft, der Erschaffer, der schöpft, der Versorger, derjenige, der versorgt, ja, der Former, der formt. Das ist die dritte Kategorie. Die vierte Kategorie ist Namen, die die Allmacht Allahs, beziehungsweise nicht die Allmacht Allahs, das ist ja ein bisschen falsch übersetzt. Also die Übersetzung heißt hier, die die Allmacht Allahs einschließen, die weit entfernt ist von aller Mangelhaft und allen Fehlern. Also eigentlich geht es ja darum, eher um den zweiten Teil, Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala von allen Mangelhaften oder allen Fehlern freisprechen und ihn auch gleichzeitig heilig sprechen. Ja, vorhin hatten wir der Schöpfer, der Versorger, der Erschaffer. Ja, das sind nicht unbedingt Namen oder Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die ihn freisprechen von Fehlern oder Mangel. Aber die Namen wie zum Beispiel Al-Quddus, der Heilige, ja, der frei ist von jeglichem Makel, oder As-Salam, ja, der Friede, der frei ist von jeglichen Fehlern und Namen. Das sind so Namen und Eigenschaften, die ihn freisprechen von jeglichen Fehlern oder Mängeln, die es geben könnte oder die negativ sind. Das sind die vier Kategorien bezüglich der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. In diese vier Kategorien kann man es einteilen, die jeweils etwas einschließen. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan.